und rief: Kri, kri, kri, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier! Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und von der Schwester ganz gut aufgenommen. Die Mutter, der das Mädchen alles erzählte, wollte der anderen hässlichen und faulen Tochter ein gleiches Glück zuwenden. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Es begegnete ihr alles wie der anderen. Doch sie verweigerte dem Brot und den Äpfeln die verlangte Hilfe, und im Dienst der Frau Holle erwies sie sich bald als träge und unbrauchbar. Da ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber da drunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel mit Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: »Kri, kri, kri, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Dies Märchen unterscheidet sich von anderen durch das Fehlen besonderer Kennworte. Und dennoch tritt der tiefe Sinn klar zutage. Es ist die uralte Lehre vom Karma, die in diesen Märchen Bildgestalt gewonnen hat. Jeder ist seines Glückes Schmied, und wie einer sich bettet, so liegt er. Von seinem Verhalten auf der Erde hängt es ab, welches Schicksal Frau Holle als Gebieterin der Urstand einem beim Eintritt in ein neues Leben mit auf dem Weg gibt, den einen Gold, den anderen Pech. Die Bezeichnung des Unglücks mit dem Worte Pech ist uns ja allen geläufig. Niemand soll sich darüber beklagen, wenn er Pech hat. Er hat es sich selbst in einem früheren Dasein redlich verdient. Freilich hat jeder sein Gut Teil Leid zu seiner Vervollkommnung nötig, und nicht alles ist Gold, was hier oben glänzt. Die Eigenschaften, mit denen jemand ins Reich der Frau Holle hinabsteigt, behält er auch dort drüben. Nicht jeder kann nach dem Tode gleich ein Engel werden. Frau Holle ist eine freundliche Frau, trotz ihrer großen Zähne. Sie urteilt gerecht. In den Zähnen haben wir doch so eine Art Kennwort. Denn wie wir später sehen werden, ist 10 die Zahl des Gerichts. Nach nordischem Mythos das Haus des Weltenrichters Forsete. Der Brunnen, durch den die beiden Mädchen in das Reich der Hel hinabspringen, ist gleichbedeutend mit dem Tor, durch das sie wieder zur Oberwelt entlassen werden. Beides, Urda, Brunnen und Einlass, Tor, sind Bilder der Urrune, und diese wieder bezeichnet das geistige Reich, von dem alles Leben ausgeht und zu dem es wieder zurückkehrt. Den Mutterschoß der Welt. Frau Holle ist die Mutter der Toten, wie Frau Holder die der Lebenden, und beide sind im Grunde eins.